Sind die Versuchungen Sünde? Nein, die Versuchungen sind nicht Sünde. Aber Sünde ist es, in die Versuchung einzuwilligen oder sich freiwillig der Gefahr der Einwilligung auszusetzen. Die gefallene Natur, das muss man immer dazu sagen, ist eben, neigt zum Bösen hin, zur bösen Sache, die durch die Versuchung vorgestellt wird, zu der man einen Anreiz verspürt, aber das ist eben noch keine Sünde, das ist eben die Schwäche der gefallenen Natur, diese erste Bewegung der gefallenen Natur hin zur schlechten Sache. Ja. Dann entscheidet sich eben, ob das wissentlich willentlich angenommen wird oder nicht. Ja. Wenn man versteht, worum es geht, wenn man sieht, ob es da geht es lang. Diese oder jene Sünde wird mir vorgespielt, also diese Sünde werde ich angestachelt, angehalten. Muss ich eben dann entscheiden, ob ich dem zustimme oder mich dagegen wehre. Ja. Einwilligung oder sich freiwillig der Gefahr aussetzen, dass man einwilligt, sich in Umstände versetzen oder in gewissen Umständen, der Zeit, des Ortes, Personen aussetzen, dort bleiben, wo man voraussieht, wenigstens dunkel irgendwie, voraussehen kann, dass man sündigen wird. Die Versuchung selber ist keine Sünde, auch wenn sie andauert und wenn sie schwerwiegend ist und so weiter, die Versuchung selber ist keine Sünde.